Gut. Zum Anfang gebe ich dir noch mal kurz einen ganz kleinen Abriss, einfach auch noch mal zur Auslegung vom Wort Gottes, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Es ist ganz wichtig, ihr habt ja vorher schon gesagt, wenn wir das Wort Gottes richtig verstehen wollen, müssen wir es im Geist auslegen. Das heißt, wir müssen es im Geist lesen. Auslegen, es klingt immer schon so hochtheologisch, so nach dem Motto, da muss man einen Doktor haben, damit man das überhaupt kann oder so. Auslegen heißt einfach, ich lese es und ich verstehe, was Gott sagt. Das heißt auslegen. Ja? Also es ist eine ganz einfache Sache. Das Wort Gottes kann man so verstehen, wie es dasteht. Ja? Also man hat nicht irgendeine Sache, man muss nicht irgendeinen besonderen theologischen Schlüssel anlegen. Aber ein Hinweis ist trotzdem wichtig, dieses Wort Gottes, die ganze Bibel, weil manches gibt dann Leute, die kommen zum Glauben und die sagen, okay, jetzt glaube ich an die Bibel und jetzt lese ich einfach mal die Bibel durch von Anfang an und fange im 1. Mose 1 an und spätestens so bei ab Kapitel 10, da wird es dann, oder ja, genau, Kapitel 11, ja, 10 ist auch schon ganz interessant, die Geschlechtersfolge der Söhne Noahs und so weiter und der lebte so lang und der lebte so lang und so weiter und dann wird es schon langsam ein bisschen zäh und dann fragen sie sich schon langsam, was sagt mir das jetzt alles? Die Sache ist einfach die, um das Wort Gottes richtig zu verstehen, musst du es vom Zentrum her verstehen. Du musst es im Geist verstehen und du musst es vom Zentrum her verstehen. Was ist das Zentrum der gesamten Bibel? Erstens eine Person, nämlich Jesus Christus, ist das Zentrum. Ist Jesus Christus auch im Alten Testament? Ja, natürlich, weil er lebt ja seit Ewigkeiten. Er wird zwar im Alten Testament nicht Jesus genannt, aber im Geist ist er natürlich präsent. David hat Jesus im Geist gesehen. Du musst nur Psalm 22 lesen, wie er beschreibt, wie er am Kreuz hängt und mein Gott, warum hast du mich verlassen und so weiter. Jesaja 53. Sie haben ja Jesus gesehen, sie haben ihn noch nicht Jesus genannt, aber der Geist von Jesus Christus durchdringt die ganze Bibel. Und nur aus seinem Geist heraus, nur aus seiner Person heraus, bekommt alles andere den richtigen Platz. Ja, deswegen empfehle ich immer Leuten, wenn sie die Bibel beginnen zu lesen, sage ich immer, fang zum Beispiel an mit dem Johannesevangelium. Weil das Johannesevangelium zeigt dir einfach Jesus im Geist als geistliche Persönlichkeit. Das ist auch nicht nur ein historischer Bericht, was Jesus gemacht hat, sondern es zeigt dir Jesus im Geist. Fang an mit dem Johannesevangelium und schau dir Jesus an. Jesus ist das Zentrum der ganzen Bibel. Mit Jesus verbunden, unmittelbar kommt dazu, Jesus steht ja für etwas. Jesus ist nicht nur irgendeine Person, sondern Jesus steht für etwas. Er steht für das Erlösungswerk. Das heißt, er steht für das sogenannte Evangelium, die gute Botschaft. Was ist das Evangelium? Ich definiere es so, das Evangelium ist, was Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat, was er durch sein Erlösungswerk in der neuen Schöpfung aus dir gemacht hat, damit wollen wir uns in der zweiten Stunde beschäftigen, was er aus dir gemacht hat und drittens, was er jetzt durch seinen Heiligen Geist durch dich tun will. Wenn du das als komplett nimmst, dann kannst du sagen, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Jesus Christus starb für deine Sünden, für deine Krankheit, für deine Armut, für deine Trennung von Gott, für deine Trennung von der Herrlichkeit und so weiter. Das ist, was er für dich getan hat. Und er hat etwas aus dir gemacht, nämlich eine neue Schöpfung. Das schauen wir uns heute genauer an. Und er drittens, weil er etwas aus dir gemacht hat, hat er dich auch zu etwas befähigt damit, was jetzt in deinem Leben hervorkommen soll. Das, diese drei Punkte zusammengenommen, kannst du so sagen, ist das Evangelium. Und dieses Evangelium ist der Auslegungsschlüssel für die gesamte Schrift. Das heißt, von diesem Zentrum aus bekommt alles andere in der Bibel den richtigen Platz. Ich habe es mal so beschrieben, Gott hat mir mal ein Bild gezeigt und hat gesagt, schau, das Wort Gottes ist wie eine große Kugel. Wenn du dich innerhalb einer Kugel aufhältst, gibt es nur einen Ort innerhalb der Kugel, von der aus du mit Sicherheit sagen kannst, dass du dich innerhalb einer Kugel befindest. Wo ist dieser Ort? Im Zentrum. Wenn du dich an der Seite der Kugel aufhältst, dann könntest du denken, oh, schiefe Ebene, weiß man nicht so genau, was es ist. Kann auch eine Ellipse sein, kann, was weiß ich, eine Scheibe sein, weiß man nicht so genau. Aber in dem Moment, wo du im Zentrum der Kugel bist, bekommt jeder Punkt an der Kugel die richtige Perspektive. Und du weißt plötzlich, hey, ich bin in einer Kugel. Und jeder Punkt dieser Kugel hat den richtigen Platz, du hast die richtige Perspektive. Du hast nämlich dann den gleichen Abstand zu jedem Punkt. Und genauso ist so, wenn du dich innerhalb von Jesus Christus und seines Evangeliums bewegst, dann bekommt alles, was hier in der Bibel aufgeschrieben ist, den richtigen Sinn. die richtige Bedeutung. Das heißt, alles, was im Alten Testament aufgeschrieben ist, bekommt dann die richtige Bedeutung. Leute, die damit beginnen, nur im Alten Testament zu lesen, ohne vorher das Evangelium verinnerlicht zu haben, die werden mit vielen Dingen Probleme haben. Die werden es lesen und sagen, ja, was soll denn das, diese ganzen Kriege, und dann sagt Gott, töte die und was soll das eigentlich? Verstehst? Weil du es dann nicht im Geist verstehst. Ähnlich wird es sein, wenn du beginnst, die Bibel zu lesen von hinten her, in der Offenbarung beginnst. Dann liest du die Offenbarung und siehst diese ganzen Drachen und das Gemetzel und Plagen und Blut und was weiß ich. Und denkst, meine Güte, und das soll eine gute Botschaft sein? Verstehst? Aber weißt du, auch die Offenbarung enthält die gute Botschaft. Nur musst du zuerst mal die gute Botschaft in ihrem Kern erfasst haben und verstanden haben, damit alles, was in der Offenbarung sich findet, wiederum den richtigen Sinn bekommt. Und damit alles, was im Alten Testament ist, den richtigen Sinn bekommt. Deswegen sage ich immer, beginn mit dem Johannesevangelium und nimm noch die Paulusbriefe dazu. Weil die Paulusbriefe sind ja aus der Perspektive geschrieben nach dem Erlösungswerk. Das heißt, sie geben dir dieses Evangelium wieder. Er beschreibt, was es jetzt bewirkt hat, was Jesus getan hat. In den Evangelien findest du, was Jesus zu seinen Lebzeiten getan hat, was auch sehr wichtig ist und was er gesagt hat. Aber in den Paulusbriefen findest du, was das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, für uns für eine Bedeutung hat. Und deswegen hältst du dich in diesem Zentrum auf. Wir haben hinten Bibelstellenlisten, und da gibt es eine Bibelstellenliste, die habe ich mal vor Jahren zusammengestellt. Und der erste Punkt ist zentrale Bibelstellen, die das Evangelium enthalten. Und ich empfehle immer den Studenten des Wortes Gottes, empfehle ich immer, sich zuerst ein Fundament in diesen Schriftstellen anzueignen. Das heißt, dass du ein Bewusstsein hast über diese gute Nachricht, über dieses Evangelium, über das, was Jesus für dich getan hat, was er aus dir gemacht hat, was du jetzt kannst durch ihn, dass du in dieser neuen Schöpfung, und deswegen heute Abend auch diese Stunde über die neue Schöpfung, dass du ein Bewusstsein in diesem Zentrum hast, so dass alles andere, was du nachher wieder in der Bibel liest, den richtigen Platz bekommt. Okay? Das ist übrigens, könntest du sogar sagen, kleiner Exkurs für alle, die es interessiert, das ist übrigens eigentlich das, was Luther schon ein Stück weit erkannt hatte, indem er grundlegende Prinzipien aufgestellt hat. Das heißt, er hatte ja vier Prinzipien, was das geistliche Leben angeht. Er hat gesagt, sola scriptura, ja, lateinisch, nur die Schrift, nur die Bibel ist die Grundlage für das Leben des Christen und für das Verständnis dessen, was Gott will. Nur die Schrift, okay? Das zweite, was er gesagt hat, war sola gratia. Das heißt, Latein, nur durch Gnade. Das heißt, das Evangelium. Drittes war sola fide, nur durch Glauben. Ja? Das heißt, aus Gnade durch Glauben. Das ist eigentlich das Evangelium. Epheser 2, Vers 10. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, damit kein Fleisch sich rühme. Es ist das Evangelium. Sola gratia, sola fide. Und das vierte war solus Christus. Ja? Allein Christus. Und damit hast du eigentlich das Zentrum der ganzen Schrift. Und wenn du es von daher auslegst, dann bist du auf der richtigen Seite. Amen. Also, sag mal, sola scriptura. Jetzt machen wir Lateinunterricht. Sola gratia. Sola fide. Solus Christus. Halleluja. Danke, Vater, dass ich Latein kann, sag jetzt. Fließend. Nein, du kannst auch ein gutes Leben als neue Schöpfung leben, ohne dass du Latein kannst. Aber diese Prinzipien werden dir weiterhelfen. Okay. Gut. Was sind wir? Oder wer bist du? Frag mal den Nachbarn, wer bist du? Okay. Von der ersten Stunde her weißt du schon, eine neue Schöpfung. Also sag mal, eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Was heißt es aber, dass du eine neue Schöpfung bist? Was beinhaltet es? Was ist das Sein dieser neuen Schöpfung? Was ist das Wesen von dir? Was ist dein neues Sein gemäß dem Geist, was deine Seele und dein Körper mehr und mehr erfassen muss? Was ist dein neues Sein? Ich gebe dir heute Abend einige Punkte einfach. Wir werden es nicht alles in der Tiefe behandeln können, aber ich gebe dir so eine Grundlage. Darüber könntest du allein ein ganzes Fach in der Bibelschule machen, wo du 10 Stunden drüber machst natürlich. Aber ich gebe dir einfach die 10 Stunden heute in einer kondensiert, sodass du die restlichen 9 Stunden zu Hause selber mit dem Wort Gottes verbringen kannst. Und es nachstudieren kannst, okay? Also, fangen wir an. 2. Korinther 5, 21, okay? Jetzt gibt es eine Reise durch das Evangelium. 2. Korinther 5, 21. Was heißt es da? Den, der Sünde nicht kannte, nämlich Jesus Christus, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also sag mal, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. In meinem Geist. Mein neues Sein ist Gerechtigkeit. Was heißt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heißt, vor Gott richtig gestellt zu sein. Die Folge von Gerechtigkeit in den Augen Gottes ist, dass du in direkter Gemeinschaft mit dem 100% gerechten Gott leben kannst, vor ihm stehen kannst, mit ihm kommunizieren kannst, ohne den Schatten von Minderwertigkeit, Zweifel, Unwürdigkeitsbewusstsein, Verdammnis, irgendeinem Wurmbewusstsein, oh, ich armer Sünder oder sowas, stehen kannst. Du kannst nicht die Gerechtigkeit Gottes sein und gleichzeitig ein Sünder. Deinem Wesen nach. Das geht nicht. Entweder du bist ein Sünder oder du bist die Gerechtigkeit Gottes. In der neuen Schöpfung legst du das Sünderdasein ab. Das heißt nicht, dass du nicht noch Fehler machen kannst. Wo kannst du die Fehler machen? Hier. In der Seele und im Körper kannst du noch Fehler machen. Aber in deinem Geist, in deinem eigentlichen Sein, bist du durch Jesus Christus richtig gestellt. Das heißt, die Gerechtigkeit in deinem Geist wird nie wieder angetatscht. Also gibt es jetzt, Römer 8, Vers 1, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Unter keinen Umständen und zu keiner Zeit gibt es auch dann keine Verdammnis für dich, wenn du den schlimmsten Fehler deines Lebens gemacht hast. Gibt es dann auch keine Verdammnis für dich? Ja, dann gibt es auch keine Verdammnis für dich. Amen. Weil das Wort Gottes es so sagt, weil du die Gerechtigkeit Gottes bist. Wir haben über Sünde gesprochen vor, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen. Und da haben wir schon gesagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, er wischt es weg in dem Moment, wo du es bekennst. Gibt es da noch einen Grund, dich anzuklagen? Gibt es noch einen Grund, minderwertig zu sein? Gibt es noch einen Grund, zu bedauern oder so? Oder gefällst du Gott vielleicht besser, wenn du es ein bisschen länger bedauerst? Oder so irgendwas? Was ist denn dann die Christen, die immer so bedauernd rumlaufen? Oh ja, ich habe wirklich viel falsch gemacht. Aber der Herr ist so gnädig. Nur wenn du sie anschaust und denkst, oh meine Güte, so gnädig sieht es gar nicht aus. Wenn der Herr wirklich so gnädig ist, müssten sie eigentlich besser aussehen. Weißt du, Gott hat keine Freude daran, wenn du dein ganzes Leben irgendwelche Sachen bedauerst, sondern Gott hat Freude daran, wenn du seinem Wort glaubst. Wenn du das glaubst, was er für dich getan hat. Wenn du das glaubst, was er aus dir gemacht hat. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du dich drauf stellst. Wenn du dich nicht mehr unter Verdammnis bringen lässt. Wenn du dich auch durch andere Menschen nicht mehr unter Verdammnis bringen lässt. Heißt es, dass du unkorrigierbar bist? Nein. Heißt es, dass du nicht überführt werden kannst vom Heiligen Geist? Nein. Natürlich wirst du überführt vom Heiligen Geist. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis. Und es ist ein großer Unterschied, ob zum Beispiel auch ein anderer Mensch, insbesondere unter Christen natürlich sollte es gar nicht so sein, ob ein anderer Mensch deine Identität der Gerechtigkeit als Sohn Gottes in Christus in Frage stellt oder ob er nur einfach irgendein Verhalten oder eine Sache an deinem äußeren Menschen, in deiner Seele oder in deinem Körper in Frage stellt. Das ist ein totaler Unterschied. Das eine ist Verdammnis, das andere ist Überführung oder Korrektur. Korrektur ist eine gute Sache. Und weißt du, wenn du weißt, wer du in deinem Geist bist, wenn du weißt, Jesus hat mich gerecht gemacht, für mich gibt's keine Verdammnis mehr. Wenn ich einen Fehler erkannt habe, muss ich nicht 3 Tage in Sack und Asche laufen und 20 Vater unser beten, bis ich wieder frei bin oder irgend sowas. Ja, das gibt's ja. Das sind manchmal so religiöse Übungen, was du alles machen musst und ja, vielleicht musst du noch eine Wallfahrt machen oder so, dass es besser mit dir wird oder was auch immer, einmal nach Rom oder so. Aber wenn du weißt, dass du das alles nicht mehr musst, weil du ja gerecht gemacht bist, weil du richtig gestellt bist vor Gott. Er wurde um unserer Sünde willen gekreuzigt und um unserer Richtigstellung willen auferweckt, Römer 4,25. Ja? Wenn du dir also dessen bewusst bist, dass du grundsätzlich total und 100% richtig gestellt bist, weißt du was? Dann ist es für dich total einfach zu sagen, okay, sorry, habe ich falsch gemacht, tut mir leid, bitte um Vergebung, wenn ich irgendwas wieder gut machen muss, mache ich es wieder gut und damit ist die Sache erledigt. Verstehst? Dann ist es ja total leicht, einen Fehler zuzugeben. Weil wenn aber jeder Fehler deine Identität in Frage stellt, dass du sofort denkst, oh, ich bin kein guter Christ, Gott liebt mich nicht mehr, schaffe ich es überhaupt noch bis zum Himmel, wenn ich so viele Fehler mache und oh, und was bei mir noch alles ist und so weiter und so fort. Ja, natürlich ist noch manches bei dir, weil du musst ja erneuert werden in deiner Seele und deinem Körper. Natürlich ist ein Erneuerungsprozess ist ja nur möglich, wenn Dinge in Frage gestellt werden, sonst ist ja keine Erneuerung möglich. Wenn du nie irgendwie merkst, hey, das sollte geändert werden oder da will der Heilige Geist mich verwandeln, dann wirst du ja nicht erneuert. Aber musst du deswegen eine Sekunde unter Verdammnis kommen oder irgendwie glauben, oh, mit mir stimmt es irgendwie nicht oder oh, ich bin irgendwie nicht so geliebt wie die anderen. Nein, hol dir die erste Stunde von letzter Woche, wo ich darüber gepredigt habe, dass du der 100% geliebte Sohn, bedingungslos geliebte Sohn des Vaters bist. Du weißt als die Gerechtigkeit Gottes, ich bin dieser geliebte Sohn des Vaters, der Gott bereits gefallen hat, unabhängig von dem, was vielleicht noch in meinem Fleisch oder in meiner Seele sich manchmal abspielt. Amen. Römer 8,15, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit empfangen. Nein, wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, durch den wir rufen Abba Vater. Halleluja. Weißt du, du rufst Abba Vater, dann wenn du erkannt hast, meine Güte, ich habe die größte Dummheit meines Lebens gemacht und du rufst Abba Vater, wenn da einer vom Himmel dir auf die Schulter klopft und sagt, perfekt, alles gut gemacht. Du bist immer der Sohn. Und Gott ist immer dein Abba-Vater. Und da gibt es keinen Unterschied. Das Geliebtsein ist kein Unterschied. Du bist geliebt, wie Jesus geliebt ist. Sagt Jesus selber, Johannes 17,23. Geliebt, wie er geliebt ist. Das ist die Gerechtigkeit. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Gott sieht dich, verstehst du? Gott sieht dich und er sieht nicht mehr dein Fleisch, sondern er sieht Jesus in dir. Oh. Und Jesus ist perfekt gerecht, stimmt's? In ihm sind wir vollkommen gemacht, heißt Kolosser 2,10. Und er sieht diese Vollkommenheit. Er sagt, wow, der vollkommene Andreas. Ha! Der Christus Andreas. Andreas mit Christus eine Einheit. Er trennt es nicht, verstehst du? Und er sagt doch nicht, oh, aber dieses Fleisch da und blablabla. Nein. Weißt du, deswegen ist es so wichtig, dass wir als Leib Christi lernen, was Paulus sagt, 2. Korinther 5,15, wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch. Weißt du, wer nach dem Fleisch kennt, was heißt es? Fehler suchen, Fehler schauen. Ah ja, das ist aber der hat vor 2 Jahren den und den Fehler gemacht. Ja, damals, das haben wir damals gehört. Ja, vor 3 Jahren war das so und so. Und überhaupt vor 7 Jahren. Und 1965. Oh. Ja, weißt du, schockierend für mich ist manchmal wirklich zu sehen, wie manche Christen im Leib Christi, sogar manchmal Leiter im Leib Christi, wirklich Dinge festhalten über Jahre und Jahrzehnte über andere Brüder und Schwestern und es nicht loslassen können, obwohl Paulus so eindeutig sagt, wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Amen. Wenn du deinen Bruder siehst und er hat vor 3 Wochen das und das gemacht, aber er hat um Vergebung gebeten, dann zieht Gott es nicht mehr. Weißt du, vielleicht sagst du irgendwann mal, ja, ach Herr, da fällt mir noch ein, du, 1975 habe ich doch die und die Sünde bekannt, oh mein, es tut mir wirklich leid und so weiter. Weißt du, was Gott zu dir sagt? Wovon sprichst du? Wovon redest du eigentlich? Ich habe es ja nicht nur vergeben, ich habe es auch vergessen. Ich meine, wenn er sagt, er vergibt dir die Sünde und er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit, weißt du, wenn es gereinigt ist, ist es weg, da ist der Dreck ja weg. Also das sieht man auch nicht mehr. Also sagt Gott nicht, ja, ich habe dich gereinigt, aber ich sehe den Dreck noch. Dann wäre sein Werk nicht vollkommen, dann wäre die Reinigung nicht passiert. Ich habe jetzt gerade unsere Terrasse gereinigt vom Dreck, waren 3 Jahre Dreck auf der Terrasse. Jetzt habe ich es gereinigt. Jetzt sieht man den Dreck nicht mehr. Wenn jetzt einer kommt und sagt, was, 3 Jahre hast du deine Terrasse nicht geputzt, sage ich, keine Verdammnis, ist schon passiert. Verstehst du? Das ist das Entscheidende. Wann vergibt Gott dir? In dem Moment, wo du ihn drum bittest. In der Sekunde. Wie viel Bußübungen, wie viel Reue, wie viel Kriechen auf dem Boden braucht es also? Keine einzige. Wie lang musst du dich als Wurm fühlen, wenn du eine neue Schöpfung bist? Überhaupt nie. Das ist gar nicht deine Identität, sondern wie fühlst du dich? Wie wird deine Seele erneuert? In welches Bild wird sie verwandelt? In das Bild eines Sohnes. In das Bild eines, der keine Verdammnis hat. Ist sogar, das Wort sagt sogar, in das Bild eines Königs, der sich bewusst ist, er ist ein König oder eine Königin unter dem König der Könige. Offenbarung 1,6, Könige und Priester. Priester, was bist du? Ein Mittler zwischen Gott und Menschen durch Jesus Christus. Das ist ein Priester. Das bist du, verstehst du? Nimmt Gott es weg von dir, bloß weil du einen Fehler machst? Nein, es gibt keine Verdammnis. Deine neue Identität ist Gerechtigkeit. Also, wir sollten einander nie das Fleisch in den Vordergrund stellen. Nie. Wenn wir noch bei irgendjemandem Fleisch sehen, sollten wir immer sagen, okay, wir vertrauen, dass die Liebe das macht. Die Liebe des Vaters verändert und verwandelt. Das heißt nicht, dass man nicht auch korrigiert oder dass man nicht einmal was sagt und sagt, hey du, es wäre doch zu ändern. Und wenn wir wirklich in diesem Bewusstsein gegründet sind, dann haben wir auch kein Problem mehr, uns das einander zu sagen. Verstehst? Dann ist man nicht dann 3 Tage, oh, ich bin echt fix und fertig, dass du mir das gesagt hast. Meine Güte, das hat mir noch nie jemand gesagt. Also, dass mich jemand auf einen Fehler hinweist, das ist mir in 30 Jahren nicht passiert. Dann sage ich dir, hey, wird Zeit. Wirst ja nicht verwandelt. Weißt du, ich freue mich ja immer, wenn in meiner Seele was konfrontiert wird. Ich freue mich total, wenn irgendwas konfrontiert wird, wenn ich da merke, oh, jetzt ist was angestoßen. Da freue ich mich ja, wenn es so richtig sticht, dann freue ich mich ja, weil dann weiß ich ja, jetzt werde ich wieder verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In dasselbe Bild. In das Bild von Jesus Christus. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Halleluja, das ist die neue Schöpfung. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Weißt du, wenn du bist, wie Jesus ist in dieser Welt, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht angebracht, wenn du ständig bei dir nach einem Fehler suchst. Bei dir selbst jetzt meine ich. Das wäre auch nicht das Richtige. Weißt du, so, da gibt es so eine Übergeistlichkeit. Ich sage, ja, ich will aber besonders, wirklich was ganz Besonderes für Gott sein. Und deswegen gucke ich einfach jetzt noch weiter, was bei mir alles noch nicht stimmt. Und da bin ich noch nicht ganz am Ende. Aber wenn ich dann irgendwann mal so weit bin, dann werde ich dem Leib Christi mächtig dienen. Aber jetzt ist einfach noch die Phase, wo ich meine Seele untersuche und Buße tue und verändert werden muss und jeden Tag neu suche, was sind die Sünden noch und die verborgenen Dinge rausholen, damit ich am Ende noch heiliger bin. Weißt du, was ist das? Das ist vergebliche Liebesmühe. Das ist religiöse Übung. Der Heilige Geist überführt dich. Verstehst du, wenn du überführt wirst, musst du nicht suchen. Entweder du wirst überführt oder du suchst nach dem Fehler. Also das Forschen nach dem Fehler ist nicht das Richtige. Das Forschen nach dem Fehler bei jemand anders ist auch nicht das Richtige. Wenn was hochkommt, konfrontierst du es. Bei dir wie bei jemand anders. Wenn es nicht hochkommt, dann musst du auch nicht suchen. Amen. So einfach. Verstehst du, dann ist nicht die Zeit. Aber freu dich, wenn was hochkommt, weil dann ist die Zeit, dass was verändert wird. Ist auch gut. Aber du musst es nicht erzwingen, verstehst du? Religiös. Okay, Herr, zeig mir nochmal die ganze Liste. Lass mich es nochmal durchgehen. Zur Sicherheit. Ja, es gibt so Lehren, verstehst du, kursieren manchmal so Lehren im Leib Christi. Da sagst du, ja, und wenn du nochmal einmal diese Lebensbereinigungsschema nochmal durchmachst, dann wird es mit dir noch besser. Und dann gibt es da noch ein Handbuch für Lebensbereinigung, da stehen nochmal ein paar Sachen drin, auf die hast du vielleicht noch nie geachtet. Und wenn du jetzt mal endlich auf die achten würdest, dann würdest du frei werden und so weiter. Und vielleicht sagt Gott einfach, ja, wenn du nur einmal einfach glauben würdest, was mein Wort sagt, was ich für dich getan habe, was ich aus dir gemacht habe, wer du bist, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, und dass du dabei bleibst und dass du dazu stehst, egal wie es in Frage gestellt wird von außen, egal was kommt, was dir der Teufel sagt, egal was dir dein eigenes Gefühl sagt, egal was dir dein Körper sagt, egal was dir dein andere Menschen sagt. Wenn du einfach nur dich einmal darauf stellen würdest, verstehst du, dann wärst du viel mehr verwandelt als durch alle Seelsorge-Seminare dieser Welt. Hey, yo! Schicki! Erster Korinther 6, 11. Mal weiter, wer wir sind in ihm. Ihr seid, hier ist wieder, ihr seid. Also sag mal, ich bin. Jetzt vertieft es nochmal. Abgewaschen steht da. Abgewaschen, ihr seid abgewaschen. Gereinigt, wie meine Terrasse. Halleluja. Ist auch abgewaschen. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann euch nur empfehlen, kommt mal vorbei und schaut. Ihr seid abgewaschen. Ihr seid, jetzt kommt noch was Interessantes. Ihr seid, das ergibt sich direkt aus der Gerechtigkeit. Ihr seid geheiligt. Ihr seid geheiligt. Was heißt es? Geheiligt heißt ausgesondert für Gott. Ihr seid verbunden mit Gott, heißt es. Ihr seid eins mit Gott. Ihr seid in direktem Draht mit Gott. Ihr seid ausgesondert für ihn. Weißt du, der Teufel kommt manchmal und lügt dich an und sagt dir, hey, du bist aber von mir, von Gott getrennt. Du bist von Gott getrennt. Weißt du, was er mir früher manchmal gesagt hat? Hat er mir gesagt, du bist jetzt gerade in der Phase, in der Jesus am Kreuz war, als er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das war Mangel an Offenbarung. Irgendwann mal habe ich verstanden, habe gesagt, Moment mal, irgendwas stimmt doch da nicht. Jesus wurde getrennt vom Vater am Kreuz, das stimmt. Er wurde getrennt, eine Sekunde oder einen Moment vom Vater getrennt, damit er überhaupt sterben konnte, sonst hätte er gar nicht sterben können. Er wurde getrennt vom Vater für einen Moment, damit ich nie wieder vom Vater getrennt werden müsste. Amen. Ist ja für uns, verstehst du, er hat es ja für uns getan. Damit wir als seine Nachfolger, als seine Söhne nie wieder in Trennung vom Vater leben müssen. Wenn dir der Teufel kommt und sagt, jetzt bist du aber getrennt von Gott, weil dein Gefühl dir das sagt oder weil dein Gefühl dir jenes sagt oder weil irgendjemand anders dir irgendwas sagt. Verstehst du, dann ist es eine glatte Lüge. Du kannst gar nicht mehr von Gott getrennt werden. Paulus sagt so ganz klar, Römer 8, 31 bis 39. Wer kann uns scheiden von der Liebe Christi? Engel, Mächte, Tod, Leben, Bedrängnis, gegenwärtiges, zukünftiges, nichts. Du bist nie wieder, nicht mal in deiner Todesstunde bist du eine Sekunde getrennt von Gott. Du musst dich nicht identifizieren mit Jesus am Kreuz, als er gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine religiöse Lüge. Amen. Halleluja. Du bist geheiligt, heißt es. Du gehörst zu ihm. Du bist nicht mehr getrennt. Halleluja. Du bist, was bist du noch jetzt? Jetzt gehen wir einfach weiter, weißt du? Wenn du nicht getrennt bist von Gott, dann heißt es ja, dass du verbunden bist mit Gott. Das ist logisch, ne? Wenn du verbunden bist mit Gott, dann heißt es, dass du mit ihm fließt. Verbunden im Sinne Gottes ist ja nicht nur einfach so Verbindung, okay, ich bin gerade mal so hier mit meinem kleinen Finger, weißt du, so wie bei in der Sixtinischen Kapelle in Rom, wo dann so mit dem Finger Gottes, ja, gerade noch so berührt, gerade noch verbunden, irgendwie über den äußersten Zeigefinger, sondern das Wort Gottes sagt dir ganz klar, wir sind eins gemacht mit ihm. Wir sind mit ihm verschmolzen mit ihm. Ja? Wir sind, wie er ist sogar. 1. Johannes 4, 17. Wir sind, wie er ist. Nicht mehr leben wir. Christus lebt in uns. Das ist ja nicht nur hier, kleiner Finger irgendwo. Oh, jetzt, das war gut. Halleluja. Habe ich die Verbindung wieder. Oh, danke, Jesus. Habe mich weit genug ausgestreckt. Nein. Du bist 100% mit ihm eins gemacht in der neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung und Gott selber sind ja eins. Jesus lebt selbst. Gott lebt ja selbst in seinem Geist. Was ist durch die neue Schöpfung passiert? Gott ist in deinen Geist hineingekommen. Und da ist er jetzt. Ich meine, er ist größer als dein Geist. Ja? Das ist kein Problem. Deswegen ist er am Geist von deinem Nachbarn. Nebenbei bemerkt und noch von ein paar anderen. Er ist größer als dein Geist, aber gleichzeitig ist er in deinem Geist. Das ist das größte Wunder, das du überhaupt vorstellen kannst. Der Schöpfer des ganzen Universums lebt in dir, in deinem Geist. Und du bist mit ihm verschmolzen. Das heißt mit anderen Worten, was ist die neue Schöpfung? Die neue Schöpfung ist zusammengefasst alles, was Gott ist. Was hat die neue Schöpfung? Zusammengefasst alles, was Gott hat. Epheser 1,3, in ihm sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen, der in der Himmelswelt ist. Mit jedem Segen, der in Gott ist. Du hast alles, was Gott hat. Römer 8,17, wir sind Erben Gottes. Mit Erben Christi. Alles, was ihm gehört, gehört dir. Du bist alles, was er ist. Du hast alles, was er hat. Und drittens, du kannst alles, was er kann. Halleluja. Das ist die Realität der neuen Schöpfung. Verstehst du? Alles, was Gott beinhaltet, beinhaltet die neue Schöpfung und damit du. Du beinhaltest alles, was Gott beinhaltet, in deinem Geist. Deine Seele nur nicht ganz immer, aber immer mehr. Dein Körper auch immer mehr. Amen. Du beinhaltest alles, was Gott ist. Kolosser 2,10 heißt es, ihr seid in Christus vollkommen gemacht. Alles, was Gott ist, ist deins. Halleluja. Alles, was Gott ist, bist du. Alles, was Gott hat, hast du. Alles, was Gott kann, kannst du. Deswegen heißt Philipper 4,13, ich habe für alles Kraft durch Christus. Für alles, es ist für manches, manches nicht. Sag mal, für alles. Ich habe für alles Kraft durch Christus, der mich dazu befähigt. Ich bin bereit, alles und jedem entgegenzutreten durch ihn, der mich mit innerer Stärke durchflutet. Das ist die erweiterte Übersetzung. Halleluja. Also, was beinhaltet das? Alles, was Gott ist. Was beinhaltet das? Seine Liebe. Ich mache es ganz kurz zum Schluss, in 5 Minuten. Da kannst du 3 Predigen, 5 Predigen, 10 Predigen wahrscheinlich drüber halten. Aber egal, was beinhaltest du? Seine Liebe. Römer 5,5. Seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Dein neues Sein als neue Schöpfung ist Liebe. Dem Wesen nach, verstehst? Du musst immer vom Wesen her sehen. Wir müssen aufhören damit zu sagen, unter Christen sagen, ja, wir müssten mehr lieben. Appell zu mehr Liebe. Weißt du, ein Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund ist der, im alten Bund war es, du sollst. Du sollst das und du sollst das nicht. Im neuen Bund heißt es, du wirst. Du wirst. Du wirst, warum wirst du? Weil du es bist, verstehst du? Weil du es bist. Wenn dein Sein Liebe ist, dann wirst du nicht anders können als lieben, wenn du gemäß diesem Sein lebst. Wandelt im Geist. Wenn du gemäß deinem Geist lebst, kannst du gar nicht anders als lieben, wenn du von Neuem geschaffen bist. Nur wenn du partout unbedingt dich dafür entscheidest, auf der Ebene deiner Seele zu leben, auf der Ebene deines Fleisches, auf der Ebene deines Körpers, dann kannst du manchmal noch Dinge tun, die nicht Liebe sind. Du kannst es tun, aber du musst es nicht mehr. Und du willst es auch nicht mehr. Amen. Du weißt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Also weißt du, wenn du auf der Seite der Liebe bist, bist du immer auf der richtigen Seite. Und diese Seite ist in dir. Dieses Wesen ist in dir. Die Fähigkeit zu lieben ist in dir. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Liebe ist in dir. Gott selber. Wow. Weißt du, es ist nicht mehr schwer. Es ist nicht mehr schwer zu lieben, sondern die Liebe ist in dir. Du musst nur eins lernen, du musst lernen, diesem Geist in dir die Oberhand zu geben. Dich auf diesen Geist in dir, Christus in dir zu konzentrieren und auszurichten. Und dann kommt dieses Sein und dieses Wesen hervor. Das heißt es, gemäß dem Geist zu leben. Und dann ist es nicht eine schwere Sache. Und ich sagte, dann kriegst auch du nicht die Ehre dafür, dass du sagst, oh, bin ich ein toller Hecht, da habe ich mich in dieser Situation aber wirklich heroisch für die Liebe entschieden. Eigentlich wollte ich ihn ja umbringen, aber jetzt habe ich einfach geschwiegen. Nein, die Wahrheit ist die, wenn die Liebe in dir lebt, kommt sie raus in dem Moment, wo du sie brauchst und die dich einfach auf deinen Geist ausrichtest, ohne dass du groß nachdenken musst. Ohne dass du große, heroische Aktionen machen musst. Halleluja. Genau das Gleiche ist mit der Freude. Gott ist Freude. Amen. Von Jesus heißt es, er war gesalbt mit Freudenöl vor allen seinen Gefährten. Weißt du, eine depressive Gemeinde kann unmöglich das Abbild von Jesus Christus sein. Schicki. Unmöglich. Eine freudlose Gemeinde, ein freudloser Christ kann unmöglich das Abbild von Jesus Christus sein. Aber weißt du, was ist das Problem? Ist das Problem, dass die Freude nicht da ist? Nein, die Freude ist in Fülle da. Wo ist sie denn in deinem Geist? Was ist das Problem von freudlosen Christen? Das Problem von freudlosen Christen ist, dass sie nach ihrer Seele leben. Nach ihrem Körper, nach ihrem Gefühl. Oh, ich fühle mich heute nicht so zur Freude. Also sie aktivieren ihre Seele die ganze Zeit. Sie schauen in sich rein und sagen, wie fühlen wir uns denn heute? Der Wind weht von Nord-Nordwest. Eine steife Brise. Ich glaube, heute ist der Freudenlevel mehr so auf niedrigerem Niveau. Ja, vielleicht wird es morgen besser. Warten wir auf besser Wetter. Verstehst du? Sie leben nach ihrer Seele. Sie gehen auf die Ebene ihrer Seele. Sie fragen ihre Seele, wie es ihr geht. Verstehst du? Deine Aufgabe als neue Schöpfung ist nicht, deine Seele zu fragen, wie es ihr geht, sondern deine Aufgabe als neue Schöpfung ist es, aus dem Geist heraus deiner Seele zu sagen, wie es ihr geht, gemäß dem Wort Gottes. Hey, ja. Und das Wort Gottes sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und das Wort Gottes sagt, der, der mit Freudenöl gesalbt ist vor allen seinen Gefährten, lebt in dir. Das ist die Wahrheit. Die Liebe lebt in dir. Die Freude lebt in dir. Also lernst du, deinen Geist zu aktivieren und es sprudelt hervor. Du musst ja nur einmal Freude sagen und schon. Freude, Freude, Freude, Freude. Und schon kommt es hervor. Ja, es ist so. Warum ist es so? Weil es abholbereit da ist. Verstehst du? Es ist nicht irgendwie weit vergraben oder weit weg, sondern es ist da. Es ist da, genauso die Liebe, es ist da. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, vor 2 Wochen habe ich abends, als ich vom Gottesdienst heimkam, also es waren noch verschiedene andere Sachen im Laufe des Tages, bin ich abends müde nach Hause gekommen, habe den Fernseher kurz angeschaltet, um im Videotext nach den neuesten Nachrichten zu gucken und dann habe ich noch so gut kurz durchgezappt. Das Streichen, also bei einem christlichen Fernsehsender kam ich dann an, das schneiden wir raus, und dann war es eben so, dann waren da 2 und die haben sich unterhalten und es war so furchtbar traurig. Die haben geredet über Trauer und wie schwer Trauer ist und wie lang man trauert und wie tief man trauert. Und ich habe das so angeguckt und dachte nur so, innerlich war so halb ein bisschen weggetreten, weil ich war einfach, den ganzen Tag war es so starke Salbung gewesen und so, war so ein bisschen weggetreten. Ich dachte nur so, irgendwie, oh, die sind schon ziemlich traurig. Also ich war gar nicht gegen die oder so, sondern einfach nur, ich habe gedacht, mal schon recht traurig, was da so rüberkommt. Das dachte ich mir so. Aber während ich so da saß, ich habe einfach, weil ich war, ehrlich gesagt, ich war zu müde, um gleich wieder aufzustehen. Und dann bin ich so sitzen geblieben und dann berieselte mich diese Trauer ein bisschen so eine Weile. Und plötzlich merke ich, wirklich, ohne dass ich nachgedacht habe oder irgendwas gemacht habe, aber plötzlich merke ich, wie in meinem Innersten so eine Freude hochkommt. Das pappelte richtig mehr hoch. Ich fing an zu lachen, ohne Ende. In mir kam immer mehr Freude. Je mehr über Trauer gesprochen haben da im Fernsehen, umso mehr Freude kam in mir hoch. Umso mehr musste ich lachen, umso mehr wurde es aktiviert. Und dann habe ich plötzlich gedacht, das ist schon komisch, die da drin sprechen über total traurige Sachen, aber in mir kommt einfach die Freude hoch. Woran liegt es? Verstehst du, wenn du gelernt hast, deinen Geist zu aktivieren und aus deinem Geist zu leben, dann macht er sich schon fast von selber bemerkbar oder sogar ganz von selber, ohne dass du überhaupt drüber nachdenkst. Ich habe nicht drüber nachgedacht, oh, jetzt brauche ich aber dringend die Freude. Ich glaube, jetzt muss ich mal wieder hier offensiv die Freude freisetzen. Gar nichts. Und es kam einfach in mir hoch. Es war wie wenn Gott einen Standard setzt der Freude gegen die Trauer, die da aus der Röhre rauskam. Und je mehr ich mich gefreut habe, umso mehr Power habe ich gekriegt. Und dann war ich irgendwann mal wieder so stark, dass ich wieder aufgestanden bin, den Fernseher ausschalten konnte und nach oben gegangen bin. Und während ich nach oben gelaufen bin, musste ich immer noch lachen. Und als ich oben war, musste ich auch immer noch lachen. Verstehst du? Ich habe die nicht ausgelacht oder so. Ich musste einfach lachen. Die Freude hat sich einfach freigesetzt. Warum? Weil das dein Sein ist. Verstehst du? Es ist dein Sein. Halleluja. Das ist dein Sein, verstehst? Dein neues Sein, dein Sein aus deinem Geist ist Freude. Paulus sagt doch zu den Philippern nicht irgendwas, was irgendwie schwer ist. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Würde er das sagen, wenn das schwer wäre? Würde er das sagen, wenn weißt du, er schreibt aus dem Gefängnis, ich habe es eh schon oft gepredigt, in der schlimmsten Situation, unter ihm die Ratten, die Mäuse, die Latrine lief durch die Zelle, dunkel, angekettet an den nächsten, an den Wärter, jede Minute konnte einer reinkommen und sagen, du bist zum Todvorteil, komm, Kopf ab oder was. Und da schreibt er an die Philipper und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Hey, wenn er nicht an diesen neuen Geist in den Philippern geglaubt hätte und vor allen Dingen nicht an den neuen Geist in sich, hätte er das doch niemals geschrieben. Hätte er geschrieben, kommt ihr erstmal in eine Situation wie ich und dann werdet ihr das schon noch sehen. Dann wird euch das Lachen vergehen. Ja, ja. Ist ja so. Verstehst du, es sind ja die Christen, die solche Botschaften hören und immer sagen, wenn der Pastor wüsste, wie es mir geht, dann würde er sowas nicht predigen. Ja klar, das hätten sie zu Paulus auch sagen können. Aber glücklicherweise hat Paulus gerade diesen Brief aus einer Situation geschrieben, wo kaum jemand ihm vorwerfen konnte, dass es ihm besser ging als denen, an die er geschrieben hat, im Äußeren. Und trotzdem hat er gesagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Warum? Weil es geht, weil es möglich ist. Weil tatsächlich in dir eine Quelle der Freude ist. Das ist die neue Schöpfung. Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, sagt Jesus, aus seinem Innersten, aus seinem Geist heraus, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Über Seele und Körper drüber. Die Seele wird es mitkriegen. Manche sagen immer, ich freue mich innerlich. Meine Seele kriegt es nicht mit. Mein Körper reagiert nicht. Aber ich freue mich. Sagt er, ist schwierig. Ist schwierig. Schwierig. Wenn sich die Freude wirklich freisetzt, kriegt deine Seele das mit. Und sogar dein Körper. Da werden dann bestimmte Muskeln aktiviert. Die Mundwinkel gehen nach oben. Ist übrigens ganz gesund, habe ich gehört. Da werden ganz viele gute Muskeln aktiviert. Ja, Lachen macht gesund. Halleluja. Ist wirklich so. Ein fröhliches Herz dient der Gesundung, heißt Sprüche 17, 22. Das heißt, viele Menschen würden schon dann in dem Moment geheilt werden, wenn nur die Freude in ihnen wieder so richtig ausbrechen würde. Manche Christen, weißt du, über manche Christen haben sich Schichten um Schichten um Schichten der Depression, der Freudlosigkeit, der Trauer, was auch immer drüber gelegt. Aber ich sag dir eins, der Geist in ihnen ist trotzdem viel, viel stärker. Und wenn er erstmal angesprochen ist durch das Wort Gottes, dann wird er aktiviert. Und egal wie viele Schichten der Teufel über dich drüber gelegt hat, ich sag dir, das schießt dir durch. Gott ist dieser Tornado, der dich durchpfeift, der durch dich durchschießt und der das, was dein wirkliches Sein ist, an die Oberfläche bringt. Und dein wirkliches Sein ist Liebe, ist Freude, ist Frieden, ich nenne dir einfach nur ein paar Sachen zum Schluss, ist Weisheit, ist Gesundheit, ist Kraft, ist Herrlichkeit, ist in alle diese Dinge dieselbe Herrlichkeit, sagt Jesus, die der Vater mir gegeben hat, die habe ich ihnen gegeben. All das gehört dir, all das bist du, all das, was in Gott ist, ist in dir. Jesus ist dein Prototyp und jetzt lebt er dich und er übernimmt dich mehr und mehr aus deinem Geist heraus durch seinen Geist. Halleluja. Ah, oh, danke Vater, danke für dein Evangelium, danke für die neue Schöpfung. Danke, Herr, danke, danke, danke, danke, dass wir die sind, die das Wort Gottes sagt, dass wir sind. Danke, dass wir das haben, was das Wort Gottes sagt, dass wir haben. Danke, dass wir diese neue Schöpfung sind. Danke, dass wir im neuen Bund leben und nicht im alten Bund. Danke, Herr, dass all das andere aus unserer Seele mehr und mehr zurückgedrängt wird. Jede andere Regung, jede andere Prägung, jede andere in der Seele sitzenden Blockade oder jeder andere in der Seele sitzende Geist, vielleicht auch noch manchmal sitzt noch ein kleiner Geist drauf, das, die sieben Geistlein, die gehen dann auch raus. Schicki, was rumpelt, was pumpelt da noch in meiner Seele herum? Es sind die sieben Geistlein. Aber die werden rausgeschossen. Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes wirklich in eurer Mitte. Halleluja. Und es passiert, wenn du heute Abend nur einen weggeschossen haben musst, dann ist das Heilungsteam zum Schluss für dich da. Wir haben ja ein Heilungs-, Befreiungs- und Bereinigungsteam. Es sind, alle drei Sachen werden vom gleichen Team erledigt. Also dann kannst du also nach vorne kommen. Und dann kannst du dir die Hand auflegen lassen oder reinsprechen lassen und dann wird's dir einfach diese Geschichte raushauen. Weil das Entscheidende ist, dass dein Geist übernehmen kann. Das Entscheidende ist, dass dein wahres Sein hervorkommt. Das Entscheidende ist, dass du erkennst, wer ist Jesus. Dass du dir diesen Spiegel vorhältst. Weißt du, im Jakobus heißt es, einer, der nicht ein Täter des Wortes ist, ist wie einer, der in einen Spiegel schaut, sein Abbild sieht und dann aber weggeht, als hätte er dieses Spiegelbild nie gesehen. Verstehst du? Also denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet. Heute Abend hast du dich selbst betrachtet. Was ist dein Spiegel? Das Wort Gottes. Jesus ist dein Spiegel. Du hast dich selbst betrachtet. Immer wenn du das Wort Gottes liest, das Evangelium liest, dann betrachtest du dich selbst. Das heißt, du schaust dich an. Du schaust dich an, du stellst plötzlich fest, meine Güte, der ist ja freudig. Schau mal morgen früh in den Spiegel. Vielleicht dachtest du bisher immer, ja, es ist mit der Freude, das ist wirklich eine ganz schwierige Sache bei mir. Dann schau morgen früh mal in deinen Spiegel und sag, wow, der ist ja freudig, den ich da sehe. Ersetz es mal durch das Wort Gottes, diese Gedankenfestungen, die du hast. Weißt du, manche Leute haben einfach Gedankenfestungen über sich selbst. Und die denken, ich bin halt so, ich bin zurückhaltend. Andere sind kühn, ich bin zurückhaltend. Ich bin halt ein bisschen krantelig, andere sind halt mehr freundlich. Weißt du, halt dir den Spiegel vor Augen, wer du bist. Hier steht drin, wer du wirklich bist. Amen. Und dann schaust du rein und dann bist du nicht so einer, wie hier geschrieben steht, der nämlich sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Nein, du vergisst es nicht mehr. Amen. Sag mal, ich vergesse es nicht mehr. Sag mal, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eins mit Gott. Jesus Christus ist mein Sein. Ich bin, wie er ist. In dieser Welt. Ich bin Liebe. Ich bin Freude. Ich bin Frieden. Ich bin Weisheit. Ich bin Gerechtigkeit. Ich bin Heiligkeit. Ich bin Gesundheit. Ich bin Herrlichkeit. All das bin ich. Es ist in mir. In meinem Geist. Ich entscheide mich. Ich betrachte mein Spiegelbild. Und ich werde verwandelt in dieses Bild. Ich vergesse nicht mehr, wie ich wirklich aussehe. Und wenn morgen der Teufel kommt und mir ein anderes Bild gibt von mir oder andere Menschen mich festlegen wollen, wie ich bin, dann sage ich, das ist Lüge. Hier ist die Wahrheit. Im Wort Gottes ist die Wahrheit. Ich glaube, was das Wort Gottes sagt, nicht was mein Gefühl sagt, nicht was mein Verstand sagt, nicht was der Teufel sagt, nicht was irgendwelche Menschen sagen, sondern was Gott sagt, dass ich bin, das bin ich. Was Gott sagt, dass ich habe, das habe ich. Und was Gott sagt, dass ich kann, das kann ich. Nämlich alles. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dein Evangelium. Danke für deine Wahrheit. Danke, danke, danke. Ja, gib mir ihm die Ehre. Er hat es bewirkt. Er hat es getan. Gib einfach mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Oh, danke, Jesus. Danke, danke, danke, danke, danke. Du bist unser Ebenbild. Du bist unser Spiegelbild. Du bist es, in dessen Bild wir verwandelt werden. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Und du bist es nicht nur irgendwo, sondern du bist es in uns. Und wir haben in diesen Spiegel geschaut. Und wir werden kontinuierlich in diesen Spiegel schauen. Und wenn wir morgen in einen natürlichen Spiegel schauen, dann werden wir uns entscheiden und sagen, wir schauen nicht in diesen natürlichen Spiegel, sondern wir schauen gleichzeitig in einen geistlichen Spiegel. Und dort sehen wir, was das Wort Gottes sagt. Und wenn unsere Seele was anderes sagt, dann werden wir ihr das zusprechen, was das Wort Gottes sagt. Halleluja. Dann werden wir Seele und Geist trennen. Und dann werden wir sagen, das ist Seele und das ist Geist. Minderwertigkeit ist Seele, Königsbewusstsein ist Geist. Angst ist Seele, Sohnschaft ist Geist. Verdammnis ist Seele, Gerechtigkeit ist Geist. Krankheit ist Körper, Gesundheit ist Geist. Amen. Halleluja. So trennen wir es und so werden wir verwandelt. Wir leben gemäß dem Geist. Halleluja. Ah, so gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für alle diese kostbaren Söhne und Töchter hier. Danke, Herr, dass sie immer mehr verwandelt werden in dasselbe Bild. In das Bild deines Wortes, in das Bild deiner Wahrheit, in das Bild deiner Liebe. Danke, Herr, dass du dieses wirklich vollkommene, perfekte Erlösungswerk bewirkt hast. Danke, dass da nichts mehr fehlt. Danke, dass es nichts gibt, worauf wir noch warten müssen. Danke, dass es nichts gibt, was noch vollbracht werden müsste, sondern du hast gesagt, es ist vollbracht und es war vollbracht, perfekt, vollkommen. Und wir haben es angenommen und wir glauben es und dadurch wird es aktiviert aus unserem Geist, wo es bereits die Realität ist, in alle anderen Bereiche unseres Lebens hinein. Danke, Vater, für diese Verwandlung von Geist zur Seele und zum Körper. Danke, danke für jeden Einzelnen. Halleluja. Danke, Vater. Oh, sie kommen hervor. Ja, danke, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Amen. Oh, so gut. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Meine Güte, du, was für ein starker Abend. Halleluja. Weißt du, durch die Predigt des Wortes, das dir dieses Bewusstsein schafft, wirst du schon verwandelt. Deswegen sagt Jesus, seht zu, was ihr hört. Wenn du das hörst, was wirklich dem Wort Gottes entspricht, dann wird es dich verwandeln. Weil das Wort Gottes, ich habe es vorher ganz am Anfang gesagt, es bewirkt immer, wozu es gesandt ist. Das ist genial. Das heißt, glaub einfach, wenn du jetzt sagst, oh mei, ich bin aber nur manchmal so und so, glaub jetzt schon, dass du verwandelt wirst. Weil du hast das Wort gehört. Das Wort verwandelt dich und es bewirkt immer, wozu es gesandt ist. Das heißt, wenn das Wort aus dem Geist gepredigt wird, ist immer auch die Kraft drauf, die entsprechende Auswirkung bewirkt, die das Wort aussagt. Wenn du heute Abend hierher gekommen bist und noch einmal Regungen der Minderwertigkeit hattest, dann wirst du jetzt feststellen, durch die Kraft Gottes, dass dieser Hang und diese Tendenz schon schwächer geworden ist. Und das nächste Mal wirst du der Geschichte schneller widerstehen. Oder wenn der Teufel dir wieder Verdammnis reinschießt, wirst du das nächste Mal ihm schneller widerstehen. Oder wenn der Teufel dir wieder irgendeine Geschichte reinschießt, dass du getrennt bist von Gott, wirst du ihm schneller widerstehen. Halleluja. Amen. Sag mal, ich widerstehe dem Teufel. Und er flieht von mir. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ah, ja.